bist eifrig genug, komm und zeig mir, du harter Typ. Ich geb dir Lines, die du Bastard im Krater fühlst. Ich mach kein Gangster-Rap, ich fick euch Groupies weg. Urge Mohammed, der türkische Kuji-Rap. Nimm ihn im Mund und sag mir, wie die Uzi schmeckt. Gib mir nen Grund und ich jag dich, bis du verreckst. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Ich bin back to the roots, ihr seid lause weak. Ich bin im Pott und ihr Fotzen wollt auf mich zielen. Ich bin nicht Gott, doch ich pop dich wie 1000 G's. Und ich weiß, ich werd niemals ein Star sein. Doch steh in deiner schlimmsten Stunde vor dir und schlag ein. Und ich schnapp dich mit paar Lines. Nenn mich M.Atta, Junge Urchin, das ist Part 1. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. Ich spür den Hass in der Luft und spucke Feuer und schick dich nackt in nen Puff. Und ich hab nicht genug. Sag mir Bescheid und ich verwandel deinen Drecksarsch zum Punk mit ner Foot. Mann, ich lach mich kaputt, mach dich kaputt. Frag mich, ob ich down bin und ich schlag dich kaputt. Hinterlass Chaos an dem Ort, wo deine Spange ist. Ich will keine Fans, die nicht wissen, wer der Lange ist. Ich will keine Fans, die nicht wissen, wo der Ruhrpott ist. Ich ruf profan und er zeigt euch, was Blutsport ist. Ich shoot euch, bis ihr kust euch dis. Euch die Köpfe einschlag, bis das Blut euch frisst. Ihr Puto, pisst euch ans Bein. Ich steck mein Schwanz rein. Das sogenannte Game in diesem Land ist wie Bumfights. Ein Haufen Junkies, die sich boxen für Geld. Die besten Rapper werden so Fotzen für Geld. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. Ich spür den Neid in der Luft und spuck rein, schick mein Feind in die Gruft. Und du weißt, es ist Schluss. Wenn verbrannte Erde kommt, kriegt ihr Hundekinder Lines in die Brust. Und ich scheiß auf dich, Kuss. Du bist ein weiter Homie, ich bin nicht dein Abi. Stick dir, geh weiter, Homie, ja, du bist saubehindert. Muck einmal auf und ich schick dich hin zum Teufel vor den Augen deiner Frau und Kinder. Ich hab dir Skrupel und Gewissen abgewöhnt. In dem Rap-Game trau ich keinen mehr. Fickt euch, ihr Hurensöhne. Ich hör's in deiner Stimme, seh's an deinem Blick. Du willst diesen Urns nicht oben sehen, ich spuck dir in dein Gesicht. Guck nicht, ich meine dich, ich pump dich mit deinem Wisch. Kumpel, wenn ich fertig bin, dann humpel zu vor Gericht. Und ich ermorde dich mit hunderten Worten. Dich wundert es ordentlich, wie dumm mich zu fordern ist. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. Dies ist keine Mucke, Typ, dies ist Glaubenskrieg. Dies ist ein Soundtrack für Attentäter, lauf du free. Dies ist Massaker, Junge, Massenmord über Rap. Gib mir das Mic und ich fackel euch Typen weg. This is war, warfare. Mach den Weg besser frei, mach den Weg besser frei, denn ich bin nur noch halb. This is war,